Ich fühle mich eine Syrerin, obwohl ich bin aus Palästina von Wurzeln. Aber leider, ich habe Palästina kein einziges Mal besucht und ich habe von Palästina einfach nur ein paar Geschichten, die von meinem Uroma und Uropa gehört haben und habe ich die leider auch vergessen. Ich könnte diese Geschichten nicht so ganz zu meinen Kindern erzählen eigentlich. Ich erinnere mich einfach auf so Stichworte oder solche Sachen. Also ich habe keine bestimmten Erinnerungen von Palästina. Deswegen, ich fühle mich von meinem Gefühle Syrerin, obwohl ich durfte keinen syrischen Pass haben, obwohl ich habe mein ganzes Leben in Syrien, also bis ich 22 geworden bin, in Syrien. Habe ich dort studiert, habe ich dort gelernt, habe ich dort gearbeitet, aber trotzdem, ich durfte keinen syrischen Pass haben. Ich habe mein ganzes Leben dort erlebt mit einfach so Bescheinigung, gehört die Palästinenser, die als Flüchtlinge anerkannt in Syrien. Das war unser Pass, der blaue Pass, aber das ist kein syrischer Pass. Wir dürfen solchen Pass haben, nur wenn wir mit Sura oder Surerin heiraten. Sonst kannst du vergessen. Und jetzt hast du einen deutschen Pass. Ja, jetzt habe ich einen deutschen Pass. Ich bin sehr stolz darauf, eigentlich. Wirklich, ich habe endlich einen so starken Ausatmung gemacht. Ich war sehr glücklich an dem Tag, als ich meinen deutschen Pass bekommen, dass ich den Mitarbeiter beim Ausländerbehörde umarmen möchte und habe ich ihm einen Geschenk gegeben, weil ich bin zum ersten Mal anerkannt in diesem Welt als Person. Ich konnte mit diesem Bus überall fahren und fliegen und die reagieren nicht anders, als wenn ich nur Palästinenser oder die Flüchtlinge, die aus Palästina kommt und in Syrien gewohnt hat. Total anders, natürlich. Leider.